Verantwortlich für die nachfolgende Sendung ist Peter Maywald. Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon. Ein herzliches Willkommen zu Maywalds Corner, dem etwas anderen Musikmagazin. Peter Maywald wünscht viel Spaß beim Zuhören. There's a man in New Orleans, he's a rock and roller. He's a guitar man with a great big soul. He lays down a beat like a ton of cola. He goes by the name of King Creole. Even though he's gone, gone, gone, jumping like catfish on a pole. Yeah. You know he's gone, gone, gone, out of hip-shaking King Creole. When the king starts to do it, it's as good as done. He holds his guitar like a Tommy gun. He starts to growl without in his throat. He bends a string and that sauce she wrote. You know he's gone, gone, gone, jumping like a catfish on the pole. You know he's gone, gone, gone, at a hip shaking King Creole. He sings a song about a crawdad hole. He sings a song about a jelly roll. He sings a song about a pork and greens. He sings some blues about a New Orleans. You know he's gone, gone, gone, jumping like a catfish on a pole. Yeah. You know he's gone, gone, gone, and a hip-shaking King Creole. Something evil, then he plays something sweet. No matter how he plays, you gotta get up on your feet. And when he gets a rockin' fever, baby, heaven sinks. He don't stop playing till his guitar breaks. You know he's gone, gone, gone, jumping like a catfish on a pole. Yeah, you know he's gone, gone, gone, out of him shaking King Creole. Yeah, no. You know he's gone, gone, gone, him shaking King Creole. Oh yeah, Elvis Presley, King Creole, eröffnete die heutige Ausgabe von Maywalds Corner. Und Peter Maywald begrüßt Sie und euch ganz herzlich. Jörg Held, DJ Yet Heaven, auch bekannt hier von seinen DJ-Mixes in der letzten Woche eines jeden Monats, hat die Lieder seines Lebens zusammengestellt. Und zum Thema Elvis Presley und King Creole aus dem Jahre 1958 hat er mir geschrieben, mein erster Titel stammt aus einer Zeit vor meiner Geburt. Es war 1972 im Sommer in einem kleinen Dorf 12 Kilometer östlich von Flensburg. Ich hatte mit 2 älteren Brüdern eine tolle Kindheit und mein Vater hatte damals eine kleine Kompaktanlage mit Plattenspieler in unserem Wohnzimmer. Und irgendwann hörte ich diesen Titel King Creole von Elvis Presley. Ein schöner, swingender, ja auch leicht angejatzter Rock'n'Roll-Song und dazu ein exzellenter Background, absolut stark. Und das Intro mit dem Bass-Solo oder mit dem Solo-Bass liebe ich bis heute. Wir kommen zu Supertramp, Bloody Well Right aus dem Jahre 1974. Aus dem Zimmer seines 4 Jahre älteren Bruders, schreibt Jörg Held, aka DJ Yet Heaven, hörte ich dann mal einen Song von Supertramp, nämlich Dreamer. Ich fand den Song so gut, dass ich mir daraufhin das ganze Album Crime of the Century gekauft habe. Meine erste von meinem eigenen Taschengeld gekaufte Schallplatte. Ich besitze sie noch heute. Und aus diesem Album ist für mich der Titel Bloody Well Right einer der besten. Das ganze Album ist, auch meiner Meinung nach, sowieso genial und immer hörenswert. Bloody Well Right von Supertramp. Thank you. bloody well right. You know you got a right to say. Bloody Well Right von Supertramp, ausgewählt von DJ Yet Heaven von Jörg Held bei den Liedern seines Lebens. Etwas später wurde er wieder durch seinen Bruder inspiriert. Er hatte eine Doppel-LP von Sweet, die bei ihm rauf und runter lief. Der Titel daraus, Ballroom Blitz, hat uns drei Brüdern so gefallen, dass wir mit Pappgitarren und Schlagzeug aus Kochtöpfen gemeinsam bei lauter Musik als Playback-Gruppe Auftritte nachgespielt haben. Und manchmal mussten unsere Eltern dabei zusehen. Es war ein großer Spaß. Hier kommt The Ballroom Blitz von Sweet. The way Die sogenannte Extended oder New Extended Version von The Ballroom Blitz von Sweet vom Album Strung Up. Kommen wir zu Yes and You and I aus dem Jahre 1972. Von diesem Titel hat sich Jörg Held immer gerne die ersten 4 Minuten von dem 10 Minuten langen Track angehört. Einfaches Gitarrenintro mit einer schönen und hellen Voice, die irgendwie bei mir, wie er schreibt, ans Herz geht. Der Rest von dem Album war eigentlich gar nicht mein Geschmack, habe diesen Track aber nie vergessen und er gehört unbedingt in diese Liste. Dafür bedanke ich mich als Moderator und Produzent dieser Sendung ganz herzlich, weil ich bin seit Jahrzehnten ein riesengroßer John Anderson und Yes-Fan. Hier kommt And You and I vom 2018er Remix von Steven Wilson. Complete in the sight of seeds of life with you. sad preacher nailed upon the colored door of time. Insane teacher, be there reminded of the rhyme. There'll be no mutant enemy, we shall certify. Political ends as sad remains will die. Reach out as forward taste begin to enter you. And You and I von Yes, von den Stephen Wilson Remixes aus dem Jahre 2018. Der Song original stammt aus dem Jahre 1972. Und wir kommen zu Kraftwerk. Jörg Held, DJ Yet Heaven, hörte den Titel Die Roboter das erste Mal im Radio. Und er hat sich sofort gleich das ganze Album gekauft. Wie man heute weiß, ein wegweisender Sound für die in den 90er Jahren beginnende Techno- und Elektrowelle, die quasi weltweit bis heute anhält. Auch die anderen Titel auf dem Album, wie der langsame hypnotische Titel Neonlicht, waren ihrer Zeit voraus und er hört sie immer noch sehr gerne. Vom Album Mensch-Maschine, die remasterte Version aus dem Jahre 2009, The German Version, die deutsche Version von Kraftwerk, das Original aus dem Jahre 78. Hier kommt Die Roboter. Thank you.

Wir sind die Roboter von Kraftwerk. Ideal. Blaue Augen aus dem Jahre 1980. Und Jet Heaven bzw. Jörg Held meint zu diesem Song: Auf einer Klassenfahrt im Jahre 1981 hatte jemand diesen Titel auf einer Kassette mit. Wir haben dazu wild abgefeiert. Auch der Titel Berlin vom gleichen Album war bei den damaligen Feten ein Hit. Der Begriff NDW war noch nicht geprägt, aber der coole Sound mit deutschen Texten hat mich sehr begeistert. Die folgenden Alben der Gruppe Ideal waren leider nicht mehr so kraftvoll. Ideal MTV lässt mich völlig kalt. Und die ganze Szene hängt mir aus dem Hals. Da bleib ich kühl, kein Gefühl. Grelle Fummels aus den 50s, 60s, alles Soul und Tons gemein. Auf Skoda oder Fiorucci flieg ich nicht mehr ein. Da bleib ich kühl, kein Gefühl. Deine blauen Augen machen mich so sentimental. So blaue Augen, wenn du mich so anschaust, wird mir alles andere egal. Total egal, deine blauen Augen sind phänomenal. Kommst du glauben, was ich dann so fühle, ist nicht mehr normal. Das ist gefährlich, Leben ist gefährlich, zu viel Gefühl. In seiner Feten schlafe ich ein. Ich will auch nicht in London sein. Mit Sex und Drugs und Rock'n'Roll ist es mal sein Sturmfall, da bleib ich kühl. Kein Gefühl. Der ganze Hassel um die Knete macht mich taub und stumm. Für den halben Luxus leg ich mich nicht krumm. Nur der Scheiß ist wirklich reich. Und deine blauen Augen machen mich so sentimental. So blaue Augen, wenn du mich so anschaust, wird mir alles andere egal. Total egal. Zu glauben, was ich dann so fühle, ist nicht mehr normal. Das ist gefährlich, lebensgefährlich, zu viel Gefühl. Ideal, blaue Augen. Bei Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon und mit der Musikzusammenstellung von Jörg Held, aka DJ Jet Heaven. Cheek, Le Freak aus dem Jahre 1978. Auch dieser Titel lief auf jeder Klassenfete. Und lustigerweise habe ich, so Jörg Held, noch ein paar Jahre im Refrain des Liedes statt Ah, Freak Out immer gedacht, sie singen Ah, Freak Car. Der Titel ist heute noch ein Must-Play bei jeder Revival-Party aus der Zeit. Fantastische und satte Produktion, von der es etliche gute und schlechte Remixes gibt. Hier kommt von Chic Le Freak. One, two, oh, freak out. Le Freak, c'est Say The Freak hier in der 2018er remasterten Version von Cheek. Tja, Sugar Hill Gang Rapper's Delight aus dem Jahre 1979. Das erste Mal hörte Jörg Held den Titel in der Fernsehsendung Musikladen. Ich habe, wie er anmerkt, die Sendung geliebt. Ich kaufte mir dann die Single und habe dann die A-Seite und B-Seite auf Kassette aufgenommen und hintereinander abgespielt. Die Maxi-Single hat fast 15 Minuten und ist Legende. Die hören wir auch gleich. Der erste kommerzielle Hip-Hop-Titel, der es in die europäischen Charts schaffte. Sugar Hill Gang waren die Mitbegründer eines neuen Musikgenres. Ein unsterblicher Titel. To the hip hip hobby, you don't stop the rocker to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat, and me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello up to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple and yellow. But first, I gotta bang bang the boogie to the boogie. Say up jump the boogie to the bang bang boogie. Let's rock. You don't stop, rock the rhythm that'll make your body rock. Well, so far you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Check it out, I'm the C-A-S-N, the O-V-A, and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1", and I'm tons of fun, and I dress to a D. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big guns that definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and a some new Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Hear me talk on my checkbook, credit cards, more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a bum from the rock, not a dime till I made it again. Everybody go, hotel, motel, what you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some spank and drive off in a Death OJ. Everybody go, hotel, motel, holiday. Take a friend, a Master G, or my Mellow is on you, so what you gonna do? Well, it's on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I said a M-A-S, a T-E-R, a G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G. Well, my name is known all over the world by all the foxy ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toe. You start popping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting and you're sitting. Then damn, you start doing the freak. I said bam, I ride it out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You rock it to the rhythm, shake it there. Air. You're rocking to the beat without a care. Cruise the show, I shot MCs for the affair. Now I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of blind eyes. All I'm here to do, ladies, is hypnotize. Sing it on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and on and on and on and on. Like a hot butter, the pop, the pop, the pop. Give it, give it, pop, the pop, pop. You don't dare stop or come alive, y'all. Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch, but that's okay. I still keep in stride, cause all I'm here to do is just a wiggle your behind. Sing it on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. Sing it on and on and on and on and on. Rock, rock, y'all. Throw it on the floor. I'm gonna freak you here. I'm gonna freak you there. I'm gonna move you out of this atmosphere. Cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the jig, jig, jiggles in your behind. I say the 1, 2, 3, 4. Come on, girls. Get on. The floor, come alive, yo. Give me what you got, cause I'm guaranteed to make you rock. I said 1, 2, 3, 4. Tell me, Wonder Mike, what are you waiting for? To the hip hop, the hippie to the hippie to hip hip a hopper. You don't stop the rocker to the bang bang. The boogie say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to bead. Well, skiddle bee bop, we rock a Scooby Doo. Well, guess what, America, we love you. Well, cause you rock in a row with us so much so. You can rock till you're 101 years old. I don't mean to brag, I don't mean to boast, but we like hot butter on a breakfast toast. Rock it out, a baby bubba to the boogie to bang bang. The boogie to the beat. It's so unique, come on everybody and dance to the beat. To the boogity bang bang, the boogie to the boogity beat. I say I can't wait to the end of the week when I rap it to the rhythm of a groovy beat. An attempt to raise your body heat or just blow your mind so well that you can't speak or do a thing but a rock and a shuffle your feet and later change up to a dance called the freak. And when you finally do come into your rhythmic beat, rest a little while so you don't get weak. I know a man in Hank, he has more rhymes than a serious bank, so come on Hank, I sing that song until the rhythm of the boogity bang bang the bomb. When I'm the dimp, the ladies pimp, the women fight for my delight, but I'm the grand master with the three MCs that shop the house for the young ladies. And when you come inside into the front, you do the freak spank, I do the bump. And when the sucker MCs try to prove a point with Trent's trio, I win the serious joiner from sun to sun and from day to day. I sit down and write a brand new rhyme because they say that miracles never cease. I've created a devastating masterpiece. I'm gonna rock the mic so you can't resist. Everybody, I say it goes like this. I was coming home late one dark afternoon. Reporter stopped me for an interview. She said she's heard stories and she's heard fables that are vicious on the mic and the turntable. This young reporter I did adore, so I rocked the vicious rhyme like I never did before. She said, damn fly guy, I'm in love with you. Casanova legend must have been true. I said, by the way, baby, what's your name? Said I go by the name Lois Lane. And you can be my boyfriend, you surely can. Just let me quit my boyfriend called Superman. I said, he's a fairy, I do suppose, flying through the air and panty. He may be very sexy or even cute, but he looks like a sucker in a blue and red suit. I said, you need a man who's got finesse and his whole name across his chest. He may be able to fly all through the night, but can he rock a party till the early light? He can't satisfy you with his little worm, but I can bust you out with my super sperm. I go do it, I go do it, I go do it, do it, do it. And I'm here, and I'm there. I'm Big Bang Hank, I'm everywhere. Just throw your hands up in the air and party hard like you just don't care. Let's do it. Don't stop, y'all. Take a talk, y'all. You don't stop. Go hotel, motel. What you gonna do today? Someone get a fly girl, gonna get some spank and drive off in a death OJ. Everybody go hotel, motel, Holiday Inn. You say if your girl starts acting up, then you take a friend. I say skip. God, what can I say? I can't fit them all inside my OJ, so I just take half and bust them out. I give the rest to Master G so he can shock the house. It was 12 o'clock one Friday night. I was rocking to the beat, feeling all right. Everybody was dancing on the floor, doing all the things they never did before. And then this fly, fly girl with a sexy lead, she came into the bar, she came into the scene. As she traveled deeper inside the room, all the fellas checked out her wise ass soon. She came up to the table, looked into my eyes, then she turned around and shook her behind. So I said to myself, it's time for me to release my vicious rhyme, I call my masterpiece. And now people in the house, this is just for you, a little rap to make your boogaloo. Now the group you hear is called Phase 2. And let me tell you something, we're a hell of a crew. Once a week we're on the street just to cutting the jams and making it free for you to party. Got to have the mood to we'll get right down and give you a groove for you to dance. You got to be hot, so we'll get right down and make it rock. Now the system's on and the girls are there, you definitely have a rockin' affair. But let me tell you something, there's still one fact, that to have a party, got to have a rap. So when the party's over, you're making it home and trying to sleep before the break of dawn. And while you're sleeping, you start to dream and think of how you danced on a disco scene. A name appears in your mind, yeah, a name you know that was right on time. It was Phase 2, I just a do and a do, rocking you down, cause you know we could. To the rhythm of the beat that makes you free, come alive, girls, get on your feet. To the rhythm of the beat, to the beat, the beat, to the double beat, beat. that makes you freak to the rhythm of the beat that says you go on and on until the break of dawn. I got the man coming on right now. He's guaranteed to throw down. He goes by the name of Wonder Mike. Come on, Wonder Mike, do what you like. I say a can of beer that's sweeter than honey, like a millionaire that has no money, like a rainy day that is not wet, like a gambling fiend that does not bet, like Dracula without his fangs, like the boogie to the boogie without the boogie bang, like collard greens that don't taste good, like a tree that's not made out of wood, like going up and not coming down. It's just like the beat without sound, no sound to the beat. Beat, you do the freak, everybody just rock and dance to the beat. Have you ever went over a friend's house to eat and the food just ain't no good? I mean, the macaroni soggy, the peas are mushed, and the chicken tastes like wood. So you try to play it off like you think you can by saying that you're full. And then your friend says, mama, he's just being polite, he ain't finished, oh, that's full. So your heart starts pumping and you think of a lie and you say that you already ate. And your friend says, man, there's plenty of food, so he piles some more on your plate. But while the sticky food's steaming, your mind starts to dream of the moment it's time to leave. And then you look at your plate and your chicken slowly rotting into something that looks like cheese. Oh, so you say, that's it, I got to leave this place, I don't care what these people think. I'm just sitting here making myself nauseous with this ugly food that stinks. So you bust out the door while it's still closed, still sick from the food you ate. And then you run to the store for quick relief from a bottle of KO Pectate. And then you call your friend 2 weeks later to see how he has been. And he says, I understand about the food, babe, but we're still friends. With the hip hop, the hippie to the hippie, the hip hip, a hoppy, you don't stop the rocker to the bang bang. Look, say up jump the boogie to the rhythm of the boogie beat. I said, Hank, can you rock? Can you rock to the rhythm that just don't stop? But can you hit me to the shoo-be-doo? I said, come on, make the people move. I go toot the horns and then ring the bell, because I am the man with the clientele. And if you ask me why, I rock so well in Big Bang. I got clientele from the time I was only 6 years old. I never forgot what I was told. It was the best advice that I ever had. It came from my wife and dear old dad. He said, sit down, punk, I want to talk to you. And don't say a word until I'm through. Now there's a time to laugh, a time to cry, a time to live and a time to die, a time to break and a time to chill, to act civilized or act real ill. But whatever you do in your lifetime, you never let an MC steal your rhyme. So from 66 to this very day, I'll always remember what it had to say. So when the sucker MCs try to jump my style, I let them know that I'm versatile. I got style, finesse, and a little black book that's filled with rhymes, and I know you wanna look. But the thing that separates you from me, and that is called originality, because my rhymes are on. From what you've heard, I didn't even bite, not a got word. And I say a little more later on tonight, so the sucker MCs can fight all night. I take a jock, y'all, a beat, y'all, a left rock, y'all. Get no stop, go hotel, motel, or what you gonna do today? Say what? Cause I'ma get a fly girl, gonna get some spank and drive off in a death OJ. Everybody go hotel, motel, Holiday Inn. You say if your girl starts acting up, then you take her friends. I like that, y'all. To the beat, y'all. A beat, y'all. You know, stop. I'm Master G. My Melo is on you. So what you gonna do? Well, I like Johnny Carson on the late show. I like fucking Crocker in stereo. I like the bar case singing Holy Ghost. The sounds I throw down, I didn't play the most. Just like my man, Captain Sky. He's named the Earn with the super sperm. We rock and we don't stop. Get off, y'all. I'm here to give you what you got. To the beat that it makes you freak. Come alive, girl. Get on your feet. I like a Perry Mason without a case. Like Farrah Fawcett without her face. Like the bar case on the mic, like getting right down for you tonight. Like moving your body so you don't know how. Right to the rhythm and throw down. Like coming alive to the Master G, the brother who rocks so viciously. At the age of one, my life begun. At the age of two, I was doing it too. At the age of three, it was you and me rocking to the sounds of the Master G. At the age of four, I was on the floor giving all the beats what they bargained for. At the age of five, I didn't take no job with the Master G. It's all the way live. At the age of six, I wasn't picking up sticks, rapping to the beat, my thing was lit. At the age of seven, I was rocking in heaven, don't you know? I went off, I gotta run all down to the beat, you see, getting right all down, making all the girls just take off the cross to the beat, to beat, to the double beat, beat that makes you free. At the age of eight, I was a really great, cause every night you see, I had a date. At the age of nine, I was a right on down, cause every night you see, I had a party rhyme. But going on and on and on and on and on, and on. The beat don't stop until the break of dawn. I'm staying on and on and on and on and on, like a hot motherfucker. of a man when I'm on the mic, and I am the definite feast to life. I'm the head of a man when I'm on the mic, I am the definite feast to life. You call me the master G, you see, the brother who rocks the physicist. You know what I'm gonna do, I'm gonna go out of this everything. Rapper's Delight, die lange Version von The Sugar Hill Gang aus dem Jahre 1979. Wir kommen zu Bag Boiled von The Human League aus dem Jahre 1978. Und dazu schreibt der gute Jörg Held, der Titel erschien 1978 als allererste Single-Auskopplung der Wave Band aus England. Ich habe den Track das erste Mal 1982 in Kiel in der Diskothek Far Out gehört. Ein sehr kraftvoller Synthi-Sound, der mich sehr beeindruckt hat. Es gibt zwei Versionen davon. Die Version mit den in Anführungsstrichen Klatschen, Anführungsstriche oben, ist die, die auch in den Diskotheken lief. Wunderbar und ziemlich einzigartig. Ich hoffe, ich habe die Version mit den Klatschen herausgesucht. Hier kommt Being Boiled, die Fast-Version von The Human League vom Album Reproduction, die Bonus-Track-Version. Okay, ready. Let's do it. Thank you. Being Boiled, The Human League. Ein damaliger Jugendfreund von DJ Yethaven von Jörg Held hat ihm den Titel In the Air Tonight von Phil Collins auf der Anlage seines Vaters in großer Lautstärke vorgespielt. Es war eine Offenbarung. Der smoothe Anfang und die Explosion des Schlagzeugsounds in der Mitte des Titels sind einfach genial. Bis heute einer meiner Lieblingstracks, der nie langweilig wird. Ein großartiges Stück Musikgeschichte. Jörg, das sehe ich genauso. Und dementsprechend hören wir die lange, lange, lange, lange Live-Version dieses Songs. Thank you. In the Air Tonight, Phil Collins live bei Maywald's Corner mit Peter Maywald am Mikrofon und mit der Musikzusammenstellung mit den Liedern seines Lebens von Jörg Held, aka DJ Yetheven. Queen, Another One Bites the Dust aus dem Jahre 1980. Auch dieser Track aus der Zeit ist ein Evergreen und versetzt ihn in nostalgische Stimmung beim Hören. Die Stimme von Freddie Mercury ist wirklich so magisch und einzigartig. Der Titel funktioniert auch auf den Dancefloors und hat eine erstaunliche Kraft, wenn man ihn laut genug hört. Down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Yeah. We're gonna get you too. Another one bites the dust. How do you think I'm gonna get along without you when you're gone? You took me for everything that I had and kicked me out of my own. Are you happy? Are you satisfied? How long can you stand the heat? Out of the doorway, the bullets are ringing up to the sound of the beat. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, I'm gonna get to do. Another one bites the dust. Hey! Oh, take it! Thank you. Starchild aus dem Jahre 1981 von Level 42 aus dem Debütalbum der Band. DJ Get Heaven, Jörg Held, hat zu der Zeit seinen ersten Walkman bekommen und er hat sich das ganze Album immer und immer wieder angehört. Der Titel fasziniert ihn bis heute. Die coole Bassline mit der schönen Kopfstimme im Sound sind für ihn nach wie vor Weltklasse. Die späteren kommerziell erfolgreichen Alben von Level 42 sind seiner Meinung nach nicht mehr so gut gewesen. Kommen wir zu Simple Minds. Don't You Forget About Me aus dem Jahre 1985 durch den Film The Breakfast Club, den Jörg Held 1985 im Kino gesehen hat, ist er auf diesen Titel aufmerksam geworden. Ich habe, wie er anmerkt, den Film geliebt und seitdem immer wieder x-mal gesehen. Immer wieder toll. Und wenn der Titel irgendwo im Radio läuft, habe ich sofort die Bilder aus dem Film vor Auge. Eine tolle Pop-Rock-Produktion. Vielleicht auch in der Version, vielleicht findet der Jörg diese Version auch gut. Hier kommt die Live-Version von Don't You Forget About Me, live in the City of Diamonds. Keep falling down, down, down. Don't You Forget About Me. Simple Minds live. Und zwar live in the City of Diamonds. Wir kommen zu den Tears for Fears. Everybody Wants to Rule the World aus dem Jahre 1985. Als dieser Titel 1985 veröffentlicht wurde, hat DJ Ed Heaven schon ein Jahr als DJ in der Diskothek Mirage in Flensburg gearbeitet. Dort waren etliche Schallplatten als Werkzeug für die DJs vorhanden. Er hörte eines Tages, wie ein DJ-Kollege diesen Titel spielte und der Dancefloor bebte. Eine wunderbare Produktion mit einer schönen Melodie. Der Refrain ist seitdem nicht mehr aus seinem Kopf gegangen und er liebt diesen Track bis heute. Everybody Wants to Rule the World. Ein wunderschönes Lied aus dem Album Songs from a Big Chair von Tears for Fears. Welcome to your life. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, bei Maywald's Corner mit Peter Maywald am Mikrofon. Und wir kommen zu Prince, zu 1999 aus dem Jahre 1982. Dieser Track steht stellvertretend für das Gesamtwerk des genialen Künstlers Prince. Der Titel versprach einen Blick in die Zukunft und geht richtig ab. Das Intro mit der runtergepitchten Stimme war und ist wie ein Startschuss zu einer geilen Party. Eben die Millennium Party. Das gleichnamige Album ist der Meinung nach von Jörg Held nach das allerbeste von Prince und wird immer mal wieder von ihm gespielt. Auf Events und zu Hause. 1999. Hier ist Prince. Vom Album One Second stammt der Titel La Habanera von Yellow. Ein toller Titel mit viel Percussion und mystischer Stimmung. Jörg Held, aka DJ Yet Heaven, hat ihn gerne im Auto gehört. Er hat bei ihm irgendwie immer eine Sehnsucht nach fernen Ländern erzeugt. Das ganze Album ist für ihn ein kleines Kunstwerk und lässt ihn von alten und unbeschwerten Zeiten träumen. Die Qualität der Produktion hat ihn schon damals schwer beeindruckt. Träumen wir von alten und unbeschwerten Zeiten, vor allen Dingen in diesen komischen Zeiten. Hier kommt La Habanera in der remasterten Version von Yellow. Symphony for Latin piano, popping corks and blasting bullets. La Habanera dances in the streets, and like every night, Pedro Comacho sells peanuts outside the Tropicana Club. Secret police is still standing outside the club. Pretending to be blind, he watches the last plane to Miami, disappearing in a fading purple sky. Now he knows he has been left behind. We'll be right back. La Habanera von Yellow vom Album One Second. Eigentlich ist Jörg Kelt kein Fan von Marius Müller-Westernhagen, aber der Song Sexy aus dem Jahre 1989 ist eine Ausnahme. Wir haben das damals gefeiert. Schöne Gitarrenriffs und ein kehliger, kraftvoller Gesang von Westernhagen machen diesen Track zu etwas Besonderem. Der funktioniert bis heute bei bestimmten Events zu 100%. Der Text ist damals zu frech für das Radio gewesen und mit einer Länge von 5 Minuten 39 auch nicht die typische Radiodauer. Egal, wir spielen ihn jetzt. Als letzten Titel hat sich DJ Yate Heaven bzw. Jörg Held von Madonna Nothing Really Matters ausgesucht. In den Liedern seines Lebens. Der wunderschöne Drum and Bass Sound von den Klangkünstlern DJ Kruder und Dorfmeister aus Wien, der Remix. Vom Madonna Originaltrack ist nicht viel übrig, aber er liebt den Sound von K und D bis heute und mit Kopfhörer oder einfach guter Anlage ein Hochgenuss. Und das war Maywalds Corner, die heutige Ausgabe. Mit mir, mit Peter Maywald am Mikrofon, der für die letzten 2 Stunden verantwortlich war. Und mir bleibt nichts weiter übrig, als mich ganz herzlich bei Jörg zu bedanken, dass er dieses Projekt, das Experiment mitgemacht hat, die Lieder seines Lebens mit Anmerkungen zusammenzustellen. Tja, und ich verabschiede mich wie immer mit einem Diener, nicht ohne den Hinweis zu vergessen, hört bzw. hören Sie weiterhin gute Musik. Tschüss, bis nächste Woche und bleibt bzw. bleiben Sie gesund. Nothing takes the past away. Like the future, the future, the future, the future, the future, the future, the future, the future, the future, the future. Nothing takes the past away. Like the future, the future, the future, the future. Mini mini Maya, Mädchen da da ist muss, dam dam Dio, dam dam, ole ole.